Upražnjenje 10, stranica 40. Die jungen Eheleute. Gisela und Rudi sind seit einigen Monaten verheiratet. Sie arbeiten in einem Betrieb in Berlin. Rudi ist Meister. Gisela ist Buchhalter. Seit 2 Wochen wohnen sie im Stadtzentrum. Sie haben eine Einzimmerwohnung. Sie befindet sich im 10. Stock. Der Ausblick auf die Stadt ist von hier oben sehr schön. Die Wohnung gefällt den Eheleuten sehr gut. Einige Möbel stehen schon da. Gisela und Rudi haben ein Liegesofa, einen Arbeitstisch, eine Schrankwand und einen Kühlschrank gekauft. Sie meinen, dass alles andere nicht so wichtig ist wie der Fernseher. Heute kaufen sie einen Fernseher. Der Verkäufer sagt, dass man ihnen den Fernseher noch heute nach Hause bringt. Die jungen Eheleute verlassen das Warenhaus. Am Warenhaus treffen sie Rudis Freund Klaus. Vor 4 Jahren haben die Freunde gemeinsam an einer Berufsschule gelernt. Dann ist Klaus nach Schwedt gefahren. Er arbeitet jetzt in Schwedt und ist in Berlin auf Dienstreise. Er ist im Hotel Berliner Bär abgestiegen. Die Eheleute laden Klaus zu sich ein. Da Klaus jetzt Zeit hat, kann er seine Freunde besuchen. Sie gehen durch die Karl-Marx-Allee. Die Stadt hat sich stark verändert, sagt Klaus. Ich bin in Berlin seit 1968 nicht gewesen. Damals habe ich hier am Alex nur eine Baustelle gesehen. Man hat hier den Fernsehturm gebaut. Du hast recht. Seit dem Jahre 1968 hat man hier viele Gebäude gebaut. Das Zentrumwarenhaus, das Hotel Stadt Berlin und andere. Fahren wir jetzt mit der U-Bahn, sagt Gisela. Sie fahren 2 Haltestellen mit der U-Bahn. Das Haus der jungen Eheleute ist nicht weit von der U-Bahn-Station Frankfurter Allee. Der Fahrstuhl bringt sie schnell hinauf. Sie öffnen die Wohnungstür. Im Korridor legen sie ab. Die Eheleute führen den Gast ins Wohnzimmer. Das Zimmer ist sehr gemütlich, sagt Klaus. Hier haben wir einen Einbauschrank. Deshalb brauchen wir nicht so viel Möbel. Diese Möbel haben wir vor 2 Wochen gekauft. Du weißt ja, dass junge Eheleute jetzt einen Kredit von 5.000 Mark bekommen. Wir haben außer diesen Möbeln auch einen Fernseher, eine Waschmaschine und einen Staubsauger gekauft. Die Freunde unterhalten sich über dies und das. Da klingelt man. Gisela öffnet die Tür. An der Tür steht ein Mann mit dem Fernsehgerät. Wohin stellen wir den Fernseher? Fragt der Elektriker. Rudi hilft dem Mann. Sie stellen das Fernsehgerät in die Schrankwand ins Regal unten. Der Mann schaltet den Fernseher an. Die Eheleute danken dem Elektriker. Gisela deckt den Tisch. Bei Tisch sehen die Freunde den Film 9 Tage eines Jahres. Gegen 10 Uhr verlässt Klaus seine Freunde und fährt zum Hotel Berliner Bär.